Good morning. Guten Morgen. Are you guys ready? Seid ihr Leute bereit? Daniel woke up ready today. Daniel wachte heute einsatzbereit auf. We are all ready. Wir sind alle bereit. Ready to run with horses. Bereit, mit den Pferden zu rennen. That is what we are going to talk about today. Darüber werden wir heute sprechen. You know, there is something happened to me. Quite some years ago. Vor etlichen Jahren passierte mir etwas. And that has really impacted me very deeply. Und das hat mich sehr tief berührt. It all started with the prophetic dream that I had. Alles begann mit einem prophetischen Traum, den ich hatte. Now I will explain a little bit to you about my life. Ich erzähle dir ein wenig über mein Leben. Because my life used to be traveling basically every single week. Denn mein Leben bestand daraus, dass ich grundsätzlich jede Woche reiste. Now with the pandemic it has changed. Mit der Pandemie hatte sich verändert. But before that, every week I was on airplanes. Doch davor war ich jede Woche in Flugzeugen. And many times a year, usually between 15 and 20 times a year, I traveled internationally. Viele Male pro Jahr, normalerweise zwischen 15 und 20 Mal, reiste ich international. So when you travel so much, you have an organized routine. Wenn du so viel reist, dann hast du eine organisierte Routine. So I always use the same suitcase. Ich benutzte immer den gleichen Koffer. In the suitcase there is already a toilet bag already. Darin befindet sich ein bereits gepackter Kulturbeutel. And some of the basic things are already there. I don't need to think about them anymore. Und einige grundlegende Dinge sind bereits im Koffer, so muss ich nicht mehr darüber nachdenken. And I know that I can only take 23 kilo. Ich weiß, dass ich nur 23 Kilo mitnehmen darf. And I also know that usually when I travel, people give me stuff to take home, or my family wants me to bring stuff home. Und ich weiß auch, dass normalerweise, wenn ich reise, Leute mir Dinge zum Mitnehmen geben und meine Familie will, dass ich ihnen Sachen nach Hause mitbringe. So I like to travel light. Ich reise gerne mit leichtem Gepäck. You know, I've kind of learned I can pick up the suitcase by hand and I pretty much know how much it weighs. Ich lernte, dass ich meinen Koffer mit der Hand aufheben kann und ich dann genau weiß, wie viel er wiegt. So I give you this background so that you will understand the dream better. Ich gebe dir diese Hintergrundinformationen, damit du den Traum besser verstehen kannst. So here's what happened. Folgendes geschah. In the dream, I was getting ready to fly out again. Im Traum bereitete ich mich vor, wieder wegzufliegen. And I was getting ready to pick up my suitcase and put it in the car to go to the airport. Ich war dabei, meinen Koffer zu nehmen, ihn ins Auto zu legen, um zum Flughafen zu fahren. My suitcase is very familiar to me. Der Koffer ist mir sehr vertraut. And I knew in the dream that I had not put a lot of things in the suitcase. Ich wusste im Traum, dass ich nicht viele Dinge in den Koffer gelegt habe. You know, just very few things. Nur wenige Sachen. And I tried to pick up the suitcase and I could not lift it off the floor. Ich versuchte, den Koffer zu nehmen und ich konnte ihn nicht vom Boden aufheben. And I used all of the force I had, but it couldn't lift it up. Mit all meiner Kraft versuchte ich es doch, ich konnte ihn nicht aufheben. And there were two strong men standing right with me. Da waren zwei starke Männer, die direkt neben mir standen. You know, they were like this bodybuilder, like gym guys. Sie waren wie diese Bodybuilder, so Sporttypen. And here's what happened. Folgendes geschah. I looked at them and I said, guys, can you help me pick up the suitcase, please, and put it in my car? Ich schaute sie an und fragte, Jungs, könnt ihr mir bitte helfen, den Koffer aufzuheben und ihn in das Auto legen? And they said, sure. Sie sagten, sicher. And both of these bodybuilders together could not lift up my suitcase. Und beide Bodybuilder zusammen konnten den Koffer nicht aufheben. And I was shocked. Und ich war schockiert. And they were shocked. Und sie waren schockiert. And you know, in a prophetic dream, what you feel inside of the dream is more important than what you feel when you wake up. In einem prophetischen Traum ist, was du im Traum fühlst, wichtiger als das Gefühl, das du hast, wenn du aufwachst. And in the dream, I had several strong emotions. Im Traum hatte ich mehrere starke Gefühle. I had the emotion of this is frustrating. Ich hatte das Gefühl von, das ist frustrierend. I had the emotion of something needs to change here. I need to get rid of some things from my suitcase. Ich hatte das Gefühl von, es muss sich etwas ändern. Ich muss einige Dinge aus meinem Koffer loswerden. I had the emotion of this can stop me from going to the trip on the trip that I have to go on. That's important. Ich hatte das Gefühl von, Das kann mich davon abhalten, auf die Reise zu gehen, auf die ich gehen muss, und es ist wichtig. So I was standing in the dream, all frustrated, trying to figure out what was happening. Im Traum stand ich da, frustriert, und ich versuchte herauszufinden, was gerade geschah. And then you know what happened? Weißt du, was dann passierte? And then God said to me. Dann sagte Gott zu mir. Hebrews chapter 12. Hebräer 12. Verse 1 und 2. And I woke up from the dream. Und ich wachte aus dem Traum auf. Now, I know Hebrews chapter 12. Ich kenne Hebräer 12. I just love so much the book of Hebrews, because it talks so much about the new covenant. Ich liebe das Buch Hebräer so sehr, weil es so viel über den neuen Bund spricht. So I woke up and I lay on my bed just meditating and reflecting on what just happened. Ich wachte auf, lag auf meinem Bett, meditierte und reflektierte, was gerade geschah. And I was talking to Jesus to try to get clarity on what he said to me. Ich sprach mit Jesus, um Klarheit darüber zu bekommen, was er zu mir sagte. And you know, he began to speak to me so clearly through the message in Hebrews and other scriptures. Und dann fing er an, so klar zu mir zu sprechen, durch Hebräer und andere Schriftstellen. And he connected everything with that prophetic dream. Und er verband alles mit diesem prophetischen Traum. But then something crazy happened. Dann passierte etwas Verrücktes. In a very short period of time, in einer sehr kurzen Zeitspanne, I had another dream, another prophetic dream. Hatte ich einen weiteren Traum. And another prophetic dream was very, very powerful. Der andere prophetische Traum war sehr, sehr kraftvoll. And then, you know, God began to speak to me and connect those two prophetic dreams. Gott begann zu mir zu sprechen und verknüpfte diese beiden prophetischen Träume. And he began to show me that this is not only about me and my life, but this is a message to the body of Christ. Und er zeigte mir, dass es nicht nur um mich und um mein Leben geht, sondern dass es eine Botschaft für den ganzen Leib Christi ist. Tomorrow I will talk to you about the other dream. Morgen werde ich dir über den anderen Traum erzählen. See you guys. Bis dann, Leute.